gibt. Und das hat seinen Grund, denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zuliebe fielen auf den Rahmen. Gut Amor selber hat es komponiert, hat sich den schönen Frauen dediziert. Und weil's bezaubernd klingt und süß, singt man in ganz Paris. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neue. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy. Ich kenne einen netten jungen Mann, der gar nichts ist und nichts Besonderes kann. Und den die Damen dennoch heiß verehren, weil er das hat, was alle Frauen begehren. Er macht die anderen Männer ganz nervös, mit seiner tollen kann ich skandalös. Er nimmt die Frauen, wie er will, bei ihm hält jeder still. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neue. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy.